Es ist wahr, die Sonne könnte morgen sterben. Wir könnten einen Verwandten, einen lieben Freund verlieren. Die Wandererkrankheit und Verfall ausgesetzt. Und doch hast du nicht diesen sonnigen Tag. Schau dich an, sicher oder zerbrechlich. Der Samen all der Freude, die du brauchst. Und spende Segen ohne Furcht, indem du dich einfach fragst. Wie oft sollte ich dir dann hören? Du versetzt Waage und beruhigst die Menschen. Ich habe Menschen gesehen, die dich mit Feuerwerk preisen. Siege entsprangen deinem Wort. Sollte ich je berühmt werden, werde ich das Gebet des Weisen sein. Ich habe Schlangen gesehen, die durch deinen Befehl gelähmt wurden. Ich habe viele Wagenstürze überlebt, Elefanten gestreichelt und Mörder besiegt. Denn du segnest und beschützt die, die sich an dich erinnern. Diejenigen, die dich für diese Welt preisen, in einer Umgebung, die Gier und Egoismus bietet, die Imagination und Wissen verachtet, die Menschen auf ihre Fähigkeit zu Lügen reduziert. Verbreiten, stöhnen und weinen, den Tod als ihre schlimmste Schande betrachten, wo er doch